auftritt Valmont. Valmont als Frau Tourville. Ich werde darüber nachdenken, mein lieber Valmont. Es rührt mich, Sie um das Heil meiner Seele so besorgt zu sehen. Ich werde nicht versäumen, meinem Gatten davon Mitteilung zu machen, dass ihn der Himmel zum Verweser all meiner Öffnungen bestimmt hat. Nicht ohne Erwähnung der selbstlosen Quelle, aus der mir die Offenbarung sprang. Ich sehe, Sie teilen meine Vorfreude auf die Entdeckungsreisen im ehelichen Bett. Sie sind ein heiliger Valmont. Oder sollte ich mich in Ihnen getäuscht haben, sollten Sie mich getäuscht haben? Spielen Sie ein Spiel mit mir, was verbirgt diese Grimasse? Eine Maske oder ein Gesicht? In meinem Herzen keimt der schreckliche Verdacht, dass Sie mit dem Mantel der Gottesfurcht eine sehr irdische Leidenschaft bekleiden. Fürchten Sie, Valmont, den Zorn einer beleidigten Gattin? Merteuil als Valmont, fürchten, was hätte ich von Ihrem Zorn zu fürchten, als den Wiederaufbau meiner erschütterten Tugend? Fürchten, was gilt die Bekehrung des Sünders ohne den täglichen Durchstoß der Begierde, den Stachel der Reue, die Wohltat der Züchtigung? Fürchten, ich suche Ihren Zorn, Madame, wie die Wüste den Regen, wie der Blinde den Blitz, der die Nacht seiner Augen sprengt. Verweigern Sie meinem mir unbotmäßigen Fleisch Ihre strafende Hand nicht. Jeder Schlag wird eine Liebkosung sein, jeder Riss von Ihren Nägeln ein Geschenk des Himmels, jeder Biss ein Denkmal. Valmont als Frau Tourville. Ich bin keine Gans, Valmont, wie Sie zu glauben belieben. Ich werde Ihnen nicht das Vergnügen machen, ein Werkzeug Ihrer abartigen Lust zu sein. Tränen, Milord. Merteuil als Valmont. Wie nicht, Königin, Sie töten mich, wenn Sie Dolche reden. Vergießen Sie mein Blut, wenn das Ihren Zorn besänftigen kann. Aber verhöhnen Sie nicht meine besten Empfindungen. Diese Frivolität ist nicht aus Ihrer schönen Seele. Sie sollten ein Ungeheuer wie die Merteuil nicht kopieren. Sie sind eine schlechte Kopie zu Ihrer Ehre. Verzeihen Sie, dass ich Ihre Hand benetze. Sie allein können den Fluss meiner Tränen aufhalten. Lassen Sie mich in Ihrem Schoß, Sie misstrauen mir immer noch. Lassen Sie mich Ihre Zweifel zerstreuen, eine Probe meiner Festigkeit. Entblößen Sie zum Beispiel diese Brüste, deren Schönheit der Panzer des Kostüms ohnehin nicht verbergen kann. Der Blitz soll mich treffen, wenn ich auch nur die Augen aufhebe. Von meiner Hand zu schweigen, sie soll verfaulen, wenn... Valmont als Frau Tourville, fallen Sie, Valmont, fallen Sie, der Blitz hat Sie getroffen. Und nehmen Sie Ihre Hand weg, sie riecht faulig. Merteuil als Valmont, Sie sind grausam. Valmont, Tourville, ich... Merteuil, Valmont, übrigens muss ich Ihnen ein Geständnis machen. Sie laden eine Blutschuld auf sich mit der Verteidigung Ihres ehelichen Betts. Valmont als Tourville, so sterben Sie für eine gute Sache und wir sehen uns wieder vor Gottes Angesicht. Merteuil als Valmont, ich kenne mich nicht aus in der Geographie des Himmels. Ich hätte Angst, Sie zu verfehlen in den Gefilden der Seligen, die sehr bevölkert sind, wenn man der Kirche Glauben schenken darf. Aber ich spreche nicht von mir, es handelt sich um das Blut einer Jungfrau, die Nichte des Ungeheuers, die kleine Volange. Sie verfolgt mich. Kirche, Salon oder Schauspiel, kaum, dass sie mich von Weitem sieht, schwenkt sie ihren jungfräulichen Hintern gegen mein schwaches Fleisch. Ein Gefäß des Bösen, umso gefährlicher, als es ganz und gar unschuldig ist. Ein rosiges Werkzeug der Hölle, eine Drohung aus dem Nichts. Das Nichts in mir, es wächst und verschlingt mich. Täglich verlangt es sein Opfer. Einmal wird die Versuchung über mir zusammenschlagen. Ich werde der Teufel sein, der dieses Kind in die Verdammnis stößt, wenn Sie mir nicht die Hand leihen und mehr als mein Engel, der mich über den Abgrund trägt, auf den Flügeln der Liebe. Tun Sie es, bringen Sie Ihrer hilflosen Schwester das Opfer. Wenn Sie schon gegen mich ein kaltes Herz bewahren, aus Furcht vor der Flamme, die mich verbrennt. Schließlich setzen Sie weniger aufs Spiel als eine Jungfrau. Muss ich Ihnen sagen, wie der Himmel darüber denkt? Die Hölle wird es Ihnen dreifach danken, wenn Sie auf Ihrem ungeteilten Bett bestehen. Ihre Kälte, Madame, wirft drei Seelen in das ewige Feuer. Und was ist ein Mord gegen das Verbrechen schon an einer Seele? Valmont als Tourville. Verstehe ich Sie richtig, Vicomte, weil Sie Ihre Geilheit nicht zügeln können oder das, wie sagten Sie, wachsende Nichts in Ihnen, dem Sie täglich opfern müssen? Ist Ihr philosophisches Vakuum nicht vielmehr die tägliche Notdurft Ihres sehr irdischen Geschlechtskanals? Und weil diese eine Jungfrau nicht gelernt hat, sich mit Anstand zu bewegen, in welcher Lasterhöhle von einem Kloster muss das aufgewachsen sein, soll ich das Glück meiner Ehe, Merteuil als Valmont, das sind nicht Sie. Dieses kalte Herz ist nicht das Ihre. Sie retten oder verdammen drei unsterbliche Seelen, Valmont, mit dem Einsatz oder der Verweigerung eines Körpers, der ohnehin vergeht. Besinnen Sie sich auf Ihr besseres Selbst, die Lust wird vielfach sein, der Zweck heiligt das Mittel, der Stachel des Opfers wird das Glück Ihrer Ehe vollkommener machen. Valmont als Tourvel, Sie wissen, dass ich mich lieber töten werde als Merteuil als Valmont und verzichten auf die Seligkeit, ich spreche von der ewigen. Valmont als Tourvel, es ist genug, Valmont. Merteuil als Valmont, ja, es ist genug, verzeihen Sie die schreckliche Prüfung, der ich Sie unterwerfen musste, um zu erfahren, was ich weiß. Madame, Sie sind ein Engel und mein Preis ist nicht zu hoch. Valmont als Tourvel, welcher Preis, mein Freund? Merteuil als Valmont, der lebenslange Verzicht auf den Kitzel der Wollust, die mein anderes Leben ausgefüllt hat. Ah, wie weit liegt es hinter mir, in Ermangelung eines Gegenstandes, der meiner Anbetung wert war. Lassen Sie mich zu Ihren Füßen. Valmont als Tourvel, der Teufel kennt viele Verkleidungen. Eine neue Maske, Valmont? Merteuil als Valmont, sehen Sie den Beweis meiner Wahrheit. Womit sollte ich Ihnen gefährlich werden? Womit eindringen in die Krypta Ihrer Tugend? Der Teufel hat keinen Teil mehr an mir, Lust keine Waffe. Öd und leer ruht das Meer. Wenn Sie Ihren Augen keinen Glauben schenken wollen, überzeugen Sie sich mit Ihrer zarten Hand. Legen Sie Ihre Hand, Madame, auf den leeren Fleck zwischen meinen Schenkeln. Fürchten Sie nichts, ich bin ganz Seele. Ihre Hand, Madame. Valmont als Tourvel, Sie sind ein heiliger Valmont. Ich erlaube Ihnen, meine Füße zu küssen. Merteuil als Valmont, Sie machen mich glücklich, Madame, und werfen mich zurück in meinen Abgrund. Heute Nacht in der Oper werde ich den Reizen der gewissen Jungfrau wieder ausgesetzt sein, die der Teufel gegen mich rekrutiert hat. Sollte ich sie meiden, Tugend wird faul ohne die Fleißarbeit am Dorn der Versuchung. Würden Sie mich nicht verachten, wenn ich der Gefahr ausweiche? Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben. Jede Kunst braucht Übung. Schicken Sie mich nicht unbewaffnet in die Schlacht. Drei Seelen sind im Feuer, wenn dieses mein kaum gebändigtes Fleisch neu ausschlägt vor dem frischen Grün. Die Beute hat Gewalt über den Jäger. Die Schrecken der Oper sind süß. Lassen Sie mich meine geringe Kraft an Ihrer nackten Schönheit messen, Königin, beschirmt vom Zaun der Ehe, damit ich Ihr heiliges Bild mir vor die Augen halten kann, wenn ich hinaustreten muss in die dunkle Arena, eingesperrt in meinem schwachen Fleisch, vor die Speerspitzen der Mädchenbrüste. Valmont als Tourvel, ich frage mich, ob Sie diesen Brüsten widerstehen werden, Valmont. Ich sehe Sie schwanken. Sollten wir uns getäuscht haben im Grad Ihrer Heiligkeit? Werden Sie die härtere Probe aushalten? Das ist sie. Ich bin eine Frau, Valmont. Können Sie eine Frau ansehen und kein Mann sein? Merteuil als Valmont. Ich kann, Lady. In mir regt sich kein Muskel, zittert kein Nerv, wie Sie sehen, vor Ihrem Angebot. Ich verschmähe Sie leichten Herzens. Freuen Sie sich mit mir. Tränen, Sie weinen mit Grund, Königin. Tränen der Freude, ich weiß es. Mit Grund sind Sie stolz, so verschmäht worden zu sein. Ich sehe, dass Sie mich verstanden haben. Bedecken Sie sich, meine Liebe, ein unkeuscher Luftzug könnte Sie streifen, kalt wie eine Gattenhand. Pause. Valmont, also jetzt wieder normal. Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, eine Frau zu sein, Marquise. Merteuil, ich wollte, ich könnte es. Pause. Valmont, was ist, spielen wir weiter? Merteuil, spielen wir, was weiter? Valmont, verehrte Jungfrau, schönes Kind, reizende Nichte. Ah, der Anblick Ihrer Unschuld macht mich mein Geschlecht vergessen und verwandelt mich in Ihre Tante, die mir Sie so warm empfohlen hat. Kein erbaulicher Gedanke. Ich werde mich zu Tode langweilen in Ihrer traurigen Gestalt. Ich kenne jeden Fleck auf Ihrer Seele. Ich schweige von dem Rest. Aber das Verhängnis zwischen meinen Beinen, beten Sie mit mir, dass es nicht über Sie kommt, im Aufstand gegen meine Tugend. Und schließen Sie den Abgrund Ihrer Augen, ehe er uns verschlingt, lässt mich den Tausch beinahe wünschen. Ja, ich wollte, ich könnte es auswechseln, dieses mein Geschlecht hier im Schatten der Gefahr, mich ganz in ihre Schönheit zu verlieren. Ein Verlust, den nur die Zerstörung des Gemäldes im Taumel der Wollust aufwiegen kann, zu der es so dringlich einlädt. Nur die Lust nimmt der Liebe die Binde ab und schenkt ihr den Blick durch den Schleier der Haut auf die Rohheit des Fleisches, die gleichgültige Nahrung der Gräber. Gott muss es gewollt haben, wie? Warum sonst die Waffe des Gesichts? Wer schafft, will die Zerstörung. Und nicht ehe das Fleisch wegfault, hat die Seele Ausgang. Besser, sie legen es gleich ab, wenn sie hässlich wären. Nur die zeitige Befreiung von den Attributen der Schönheit versichert gegen den Sündenfall. Und sie genügt nicht, alles oder nichts. Einem Skelett kann nichts passieren, außer dass der Wind mit den Knochen spielt, jenseits der Sünde. Vergessen wir, was zwischen uns steht, ehe es uns verbindet für die Dauer einer Zuckung, bin ich gut, Marquis, wir turnen alle an der Nabelschnur. Und erlauben Sie mir, Ihnen gegen die Bosheit der Welt, mit der die Stille des Klosters Sie nicht bekannt gemacht hat, meinen männlichen Schutz zu leihen, den Arm eines Vaters. Ich kenne, glauben Sie mir, mein finstres Geschlecht. Und der Gedanke, ein hergelaufener Rohling, stumpfer Novize, geiler Knecht, könnte das Siegel brechen, mit dem die Natur das Geheimnis ihres jungfräulichen Schoßes bewahrt, spaltet mein Herz. Lieber will ich selbst in Sünde fallen, als dieses Unrecht leiden, das zum Himmel schreit. Merteuil als Volange. Schreit es, was sucht die väterliche Hand, Monsieur, an den Partien meines Körpers, die zu berühren mir die Mutter Oberin verboten hat. Valmont, was Vater, lassen Sie mich Ihr Priester sein, wer ist mehr Vater als der Priester, der allen Kindern Gottes das Tor zum Paradies auftut. Der Schlüssel ist in meiner Hand, der Wegweiser, das himmlische Werkzeug, das Flammenschwert. Eile ist geboten, ehe die Nichte Tante wird, muss die Lektion gelernt sein. Auf die Knie, Sünderin, ich weiß die Träume, die durch Ihren Schlaf gehen. Bereuen Sie und ich will Ihre Strafe in Gnade verwandeln. Fürchten Sie nicht für Ihre Unschuld. Gottes Haus hat viele Wohnungen. Sie brauchen nur diese erstaunlichen Lippen zu öffnen, schon fliegt die Taube des Herrn und gießt den Heiligen Geist aus. Sie zittert vor Bereitschaft, sehen Sie. Was ist das Leben ohne den täglichen Tod? Sie reden mit Engelszungen, die Schule des Klosters, die Sprache der Mutter Oberin, wie? Gottes Gaben soll der Mensch nicht ausspeien. Wer gibt, dem wird gegeben. Was fällt, soll man aufrichten. Christus wäre nicht nach Golgatha gelangt, ohne den Gerechten, der ihn das Kreuz tragen half. Ihre Hand, Madame. Das ist die Auferstehung. Sagten Sie Unschuld? Was Sie Ihre Unschuld nennen, ist eine Lästerung. Er liebt nur eine Jungfrau. Die Welt hat an einem Erlöser genug. Glauben Sie, dieser gelehrige Körper ist Ihnen geschenkt worden, damit Sie allein in die Schule gehen, versteckt vor den Augen der Welt? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wenn Sie wissen wollen, wo Gott wohnt, vertrauen Sie dem Zucken Ihrer Schenkel, dem Zittern Ihrer Knie. Ein Häutchen sollte uns hindern, ein Leib zu sein. Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude. Wer das Licht bringt, darf die Finsternis nicht scheuen. Das Paradies hat drei Eingänge. Wer den dritten ausschlägt, kränkt den dreifaltigen Bauherrn. Raum ist in der kleinsten Hütte. Merteuil als Volange. Sie sind sehr aufmerksam, mein Herr. Ich bin Ihnen verbunden, dass Sie mir so eindringlich gezeigt haben, zeigen konnten, wo Gott wohnt. Ich werde mir all seine Wohnungen merken und dafür Sorge tragen, dass der Strom der Besucher nicht abreißt und seine Gäste sich wohlfühlen darin, solange Atem in mir ist, sie zu empfangen. Valmont, warum nicht ein wenig länger? Der Atem sollte nicht die Bedingung der Gastfreundschaft sein, der Tod kein Scheidungsgrund. Mancher Gast mag besondere Bedürfnisse haben, die Liebe ist stark wie der Tod. Und lassen Sie mich ein Übriges tun, mein Fräulein, das ich jetzt Frau nennen darf. Die Frau hat am Ende nur einen Geliebten. Ich höre den Schlachtlärm, mit dem die Uhren der Welt auf ihre wehrlose Schönheit einschlagen. Der Gedanke, diesen herrlichen Leib, dem Faltenwurf der Jahre ausgestellt, diesen Mund verdorren, diese Brüste welken, diesen Schoß schrumpfen zu sehen, unter dem Pflug der Zeit, schneidet so tief in mein Gemüt, dass ich auch den Beruf des Arztes noch wahrnehmen und Ihnen zum ewigen Leben helfen will. Ich will der Geburtshelfer des Todes sein, der unsere gemeinsame Zukunft ist. Ich will meine liebenden Hände um ihren Hals falten. Wie sonst kann ich für ihre Jugend beten mit einiger Aussicht auf Erfolg. Ich will ihr Blut befreien aus dem Gefängnis der Adern, das Eingeweide aus dem Zwang des Leibs, die Knochen aus dem Würgegriff des Fleisches. Wie sonst kann ich mit Händen greifen und mit Augen sehen, was die vergängliche Hülle meinem Blick und Griff entzieht. Ich will den Engel, der in ihnen wohnt, entlassen in die Einsamkeit der Sterne. Merteuil, die Vernichtung der Nichte. Pause. Merteuil, wollen wir einander aufessen, Valmont, damit die Sache ein Ende hat, bevor sie ganz geschmacklos werden? Valmont, ich bedauere Ihnen sagen zu müssen, dass ich schon gespeist habe, Marquise. Die Präsidentin ist gefallen. Merteuil, die ewige Gattin. Valmont, Madame de Tourvel. Merteuil, Sie sind eine Hure, Valmont. Valmont, ich erwarte meine Strafe, Königin. Merteuil, hat meine Liebe für die Hure keine Züchtigung verdient? Valmont, ich bin ein Dreck. Ich will ihren Kot essen. Merteuil, Dreck zu Dreck. Ich will, dass Sie mich anspeien. Valmont, ich will, dass Sie Ihr Wasser auf mich lassen. Merteuil, Ihren Kot. Valmont, beten wir, Milady, dass die Hölle uns nicht trennt. Merteuil, und jetzt wollen wir die Präsidentin sterben lassen, Valmont, an ihrem vergeblichen Fehltritt, das Damenopfer. Valmont spielt wieder Frau Tourvel. Valmont, Tourvel, ich habe mich Ihnen zu Füßen gelegt, Valmont, damit Sie nicht mehr straucheln. Sie haben mich getauft mit dem Parfüm der Gosse. Aus dem Himmel meiner Ehe habe ich mich in den Abgrund Ihrer Begierden geworfen zur Rettung dieser Jungfrau. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich mir den Tod geben werde, wenn Sie dem Bösen, das aus Ihnen greift, auch diesmal nicht widerstehen. Ich habe Sie gewarnt, Valmont. Alles, was ich für Sie jetzt noch tun kann, ist, dass ich Sie in mein letztes Gebet einschließe. Sie sind mein Mörder, Valmont. Merteuil, bin ich das? Also Merteuil spielt Valmont. Bin ich das? Zu viel Ehre, Madame. Ich habe die Gebote nicht verhängt, in deren Befolgung Sie sich exekutieren wollen. Haben Sie keinen Lustgewinn gezogen aus Ihrem frommen Ehebruch, außer den zarten Gewissensbiss, den Sie jetzt genießen? Sie sind nicht zu kalt für die Hölle, wenn ich nach unseren Bettspielen urteilen darf. So gut lügt kein Fleisch unter 40. Und was der Pöbel Selbstmord nennt, ist die Krone der Masturbation. Sie gestatten, dass ich mein Lorgnon zu Hilfe nehme, damit ich das Schauspiel besser betrachten kann, Ihr letztes, Königin, mit Furcht und Mitleid. Ich habe Spiegel aufstellen lassen, damit Sie im Plural sterben können. Und machen Sie mir die Freude, aus meinen Händen dieses Ihr letztes Glas Wein. Valmont als Tourvel. Ich hoffe, dass ich zu Ihrer Unterhaltung beitragen kann, Valmont, mit diesem, meinem letzten Schauspiel. Wenn ich schon nach meinem zu späten Blick in den Schlammgrund Ihrer Seele mit einer moralischen Wirkung nicht rechnen darf. How to get rid of this most wicked body. Also wie werde ich los diesen sehr verkommenen Körper? Ich werde meine Adern öffnen wie ein ungelesenes Buch. Sie werden es lesen lernen, Valmont, nach mir. Ich werde es mit einer Schere machen, weil ich eine Frau bin. Jeder Beruf hat seinen eigenen Humor. Sie können sich mit meinem Blut eine neue Fratze schminken. Ich werde einen Weg zu meinem Herzen suchen durch mein Fleisch, den Sie nicht gefunden haben, Valmont, weil Sie ein Mann sind, Ihre Brust leer und in Ihnen nur das Nichts wächst. Ihr Leib ist der Leib Ihres Todes, Valmont. Eine Frau hat viele Leiber. Ihr müsst es euch abzapfen, wenn ihr Blut sehen wollt oder einer dem anderen. Der Neid auf die Milch unserer Brüste ist, was euch zu Schlechtern macht. Wenn Sie gebären könnten. Ich bedauere, Valmont, dass Ihnen aufgrund eines schwer zu begreifenden Ratschlusses der Natur diese Erfahrung versagt bleiben wird, dieser Garten verboten. Sie würden Ihr bestes Teil dafür geben, wenn Sie wüssten, was Ihnen entgeht und die Natur mit sich reden ließe. Ich habe Sie geliebt, Valmont, aber ich werde eine Nadel in meine Scham stoßen, bevor ich mich töte, um sicherzugehen, dass in mir nichts wächst, was Sie gepflanzt haben, Valmont. Sie sind ein Ungeheuer und ich will es werden. Grün und aufgeschwemmt von Giften werde ich durch Ihren Schlaf gehen. Ich werde für Sie tanzen, schaukelnd am Strick. Mein Gesicht wird eine blaue Maske sein, die Zunge hängt heraus. Den Kopf im Gasherd werde ich wissen, dass Sie hinter mir stehen mit keinem anderen Gedanken, als wie Sie in mich hineinkommen. Und ich werde es wollen, während mir das Gas die Lungen sprengt. Es ist gut, eine Frau zu sein, Valmont, und kein Sieger. Wenn ich die Augen schließe, kann ich Sie verfaulen sehen. Ich beneide Sie nicht um die Kloake, die in Ihnen wächst, Valmont. Wollen Sie mehr wissen? Ich bin ein sterbendes Konversationslexikon, jedes Wort ein Klumpen Blut. Sie brauchen mir nicht zu sagen, Marquis, dass der Wein vergiftet war. Ich wollte, ich könnte Ihnen beim Sterben zusehen, wie jetzt mir. Übrigens gefalle ich mir immer noch. Das masturbiert noch mit den Würmern. Ich hoffe, dass mein Spiel Sie nicht gelangweilt hat. Dies wäre in der Tat unverzeihlich. Merteuil, Tod einer Hure. Jetzt sind wir allein. Krebs, mein Geliebter. So, das war's.